Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem vierten Monero-Stammtisch, dem vierten virtuellen Monero-Stammtisch. Mit von der Partie sind die Überverdächtigen Krisha und Till. Hallo, ihr beiden. Servus. Hallo, Alex. Und dann haben wir noch einmal den Hedgelord am Start und Matthias. Auch ihr beiden, hallo. Ich glaube, Hedgie schreibt im Chat, er kann uns nicht hören. Ja. Und Matthias ist stumm geschaltet. Okay. Na gut, ich hoffe, die Probleme bekommen wir im Laufe der Sendung noch geklärt. Ich würde jetzt aber trotzdem einfach anfangen. Oder was meint ihr? Gerne. Also, kleiner Pro-Tipp, ich benutze mittlerweile Chrome, einfach weil die Integration relativ gut funktioniert. Ich opfere eine Privatsphäre für die Bequemlichkeit. Ich glaube, wir sind alle technisch versiert genug, dass wir das hinbekommen. Heute haben wir, wie gesagt, den vierten Monero-Stammtisch und Themen, die ich jetzt mal so vorher rausgesucht habe, beinhalten minko.de, ein sehr, sehr, sehr geiles Browser, was ich gerne mit euch besprechen würde. Dann einmal ein Paper, was vor wenigen Tagen gedroppt ist, unter dem Namen FloodXMR. Und die behaupten, dass sie einen Großteil der Munition für sozusagen relativ wenig Geld de-anonymisieren können. Und zu guter Letzt ist ja noch ein Darknet-Markt hochgenommen, der von drei Deutschen betrieben wurde. Und da habe ich mir gedacht, also die haben auf der einen Seite Monero akzeptiert, auf der anderen Seite waren es drei Deutsche. Das könnten wir auch noch besprechen. Das war der Wall Street Market. Ja, würde ich aber gerade mal mit Minko anfangen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Oder wisst ihr gar nicht, was das ist? Also ich weiß nicht, was es ist. Ich kenne es auch nicht. Okay, also minko.to ist die Seite minko.to und das ist eigentlich ein relativ stupides und achso, bin ich bei euch anderen auch abgehackt? Nee, es geht eigentlich. Alles gut. Okay, gut. Also es ist relativ stupides, man kann da, aber das Geile ist eigentlich, man kann da mitmachen, ohne sich wirklich anzumelden. Alles, was man braucht, ist ein Username, den man sich ausdenken kann und eine Monero-Adresse, die man ja bei Monero Subadressen relativ leicht generieren kann. Und dann ist man schon mit von der Partie. Man kann dann da Geld hinüberweisen und spielt dann da direkt schon. Ja, also ich Und habe es das ist schon mal halt so. ausprobiert. Das ist eigentlich, ja, coole Sache. Da kann man auch sehen, dass die Monero-Transaktionen eigentlich relativ schnell gehen. Also innerhalb von 1, 2 Sekunden kommt dann auch der Steinchen da von oben runter. Ja, hat ja auch erheblichen Anteil an den Transaktionen im Netzwerk zu bestimmten Zeiten. Ne? Ja, genau, deswegen spreche ich es eigentlich auch an, weil, also ich mache mal meine Kamera aus, einfach damit die Qualität besser ist. Also das Geile bei Minko ist ja eigentlich, dass sie das Monero-Transaktionsvolumen um das Dreifache gesteigert haben, wenn ich da jetzt dem einen aus dem Subreddit vertrauen kann. Also wenn man sich jetzt die Blockchain anschaut, gibt es immer mal wieder Blöcke, die so 150 bis 200 Kilobyte groß sind, was ja nach Bulletproof-Zeiten sehr, sehr, sehr große Blöcke sind. Und dann sind auch, was weiß ich, 80 Transaktionen mal im Mempool und so. Also einfach, Minko scheint wohl dafür zu sorgen, dass Monero endlich mal wirklich benutzt wird. Ja, also für kleinere Transaktionen auch. Und jedes Mal, wenn man da mitspielt, wird praktisch eine Transaktion generiert. Einmal schickt man eine hin und dann schicken die noch eine zurück, also eigentlich zwei sogar. Ja, aber gab es nicht auch schon vorher so mit Gambling-Seiten? Ja, wobei ich dazugeben muss, dass ich mich da nicht so gut auskenne. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Glücksspieler. Bei Minko hat mir halt gefallen, dass man da jetzt keine Strategie braucht, wie jetzt zum Beispiel bei Poker oder so. Und dass es halt so ohne Registrierprozess geht. Einfach Adresse angeben und los geht's. Aber vielleicht, Krisha, kennst du da noch andere Seiten, die Ähnliches anbieten mit einem ähnlich einfachen Prozess? Ich habe sowas schon gesehen, ja, schon so vor 2 Jahren ungefähr. Aber das Ding ist, das interessiert mich halt nicht und deswegen merke ich mir auch nicht, wie diese Seiten da heißen. Ja, Und du hast ich auf meine, Monero gesehen? ja. Ah, okay, krass. Ich denke, es wenn man Monero Gambling oder Monero Lottery in Google eingibt, dann findet man sicher mehrere solcher Seiten. Ich glaube, es gibt auch ein Gewinnspiel, wo du auf die Endziffern von dem nächsten Blockhash wetten kannst. Mhm. Ja, Matthias? Ja, also krass fand ich bei Minko.to Scores. Und da gab es aber, da kann man Highscores auch so ein Replay mal abgelaufen, wie ist dieser Coin da runtergegangen. Und da gab es ja einen Typen anonym irgendwie über das Tor-Netzwerk, der hat 100 Moneros eingesetzt. Ne? Das ist ja schon krass, ja. Hat er dann auch irgendwas gewonnen, irgendwie ein Zehntel davon oder sowas. Also ja. Ja, bitter wäre, wenn er es verloren hätte. Also das ist, das müssen irgendwelche Leute sein, die wahrscheinlich schon ganz früh beim Mining dabei gewesen sind oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest 6.000 Dollar da runterkullern lässt. Also das ist schon ziemlich krass. Ja. Und weißt du, wie lange es die Seite schon gibt? Nee, das weiß ich nicht. Okay, weil ich habe gehört, im ersten Monat wollen die alle erwirtschafteten Beträge sozusagen an das Monero Dev Team spenden. Und mich würde jetzt interessieren, ob wir noch im ersten Monat sind oder schon darüber hinaus. Also cool wäre es ja schon, wenn die. Ja, wenn, sag du. Also noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn sämtliche Gewinne in das Funding gehen würden, also auf Dauer, ne? Das würde natürlich dann auch mehr Anreiz geben, da auch länger mitzumachen. Ne? Genau, anstatt dann direkt an das CCS zu spenden, kann man dann praktisch vorher noch Minko spielen. Genau, das ist halt, macht ja noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Nervenkitzel mit dabei und dann, klar, man verliert natürlich auf lange Sicht immer, ne? Das ist logisch, geht immer an die. Das Spiel ist ja auch so designt, dass es sozusagen von der Wahrscheinlichkeit, dass man mal verliert am Ende. Und aber immerhin hat man dabei noch so ein bisschen Spaß und dann geht es halt an das ans Funding dann so. Also das, eigentlich kann es nicht schwierig sein, sowas zu programmieren, oder? Nee. Ja, ich bin kein Programmierer. Ich habe gerade mal geschaut, in den Terms of Service steht, dass die Terms of Service am 16. April 2019 geschrieben worden sind. Also vor nicht mal ganz einem Monat. Also es ist wahrscheinlich doch noch sehr neu noch. Ja, genau. Also mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht dazu zu sagen. Ist ein relativ einfaches Spiel, kann man mal ausprobieren. Und für mich ist das einfach ein sehr schöner Showcase, was mit einer Internet-Kryptowährung alles möglich ist. Und ich meine, ähnliche Sachen gibt es bestimmt auch schon für Bitcoin. Ich kenne jetzt kein Beispiel, was mir jetzt so in den Kopf fällt. Aber das Tolle bei Monero ist ja, dass es anonym ist, also wenn man jetzt bestimmte Glücksspielauflagen in einem Land hätte, dann kann man die somit relativ leicht umgehen. Und ich meine, ein ähnliches Konzept könnte man ja auch mit Poker machen, dass man sich einfach einen Benutzernamen ausdenkt, eine Payout-Monero-Adresse angibt und dann geht's schon los. Ja, und die Fungibility ist gegeben, weil bei Bitcoin habe ich schon öfters mal gehört, dass Bitcoins von Pokerseiten weniger wert sind. Ja, genau. Oder wenn du sie zurück nach Coinbase überweist, um dann auszucashen, dann sagt Coinbase, oh, nee, Gambling wollen wir nicht unterstützen und wir freezen mal alles. Mhm. Genau. Jo, also ich denke, dann sind wir mit dem fertig. Das führt uns aber eigentlich auch schon so ein bisschen in das nächste Thema, und zwar Flood XMR. Das ist ein Paper, was vor wenigen Tagen rausgekommen ist. Und ich glaube, Till, du hast es dir durchgelesen, oder? Ja, also ich bin auch dabei, und zwar wollte ich da eine deutsche Übersetzung von erstellen. Da bin ich noch zugange. Ganz durch habe ich es noch nicht. Bin noch quasi, also ich sage mal, der einleitende Text ist ja quasi, dass sie sagen, dass ein Angreifer über Transaktionsüberflutung quasi auf die Adressen Rückschlüsse ziehen kann. Und sie hatten da einen Beobachtungszeitraum von, muss ich mal eben schauen, ich glaube Februar 2017 bis Februar 2018, bei dem sie behaupten, irgendwie 89% aller Transaktionsschlüssel rekonstruieren zu können, was ja schon viel ist. Also sie behaupten nicht, dass sie es gemacht haben, sondern nur, dass sie es könnten? Doch. Nein, sie behaupten auch, es gemacht zu haben. Moment, ich suche mal eben die passende Zeile. Und was genau war die Auswirkung dann davon? Also sie sagen, wir haben ja dieses Mixing, also mit den Tarnadressen, diese Inputs sind ja irgendwann mal erhöht worden von freiwillig, glaube 6. Ne, sind wir bei 11, oder? Ne, wir sind jetzt bei 10 seit Oktober. Also das ist der letzte Stand, der hier in dem Paper genannt wird, mit Oktober 2018 die Anpassung auf 10 Mix-Adressen. Genau, also insgesamt 11 mit der eigenen noch. Genau. Mit der, also davor, die letzte Aktualisierung war, glaube ich, dann irgendwie im Februar oder März. Das war, glaube ich, ein Minimum von 6, was da festgelegt wurde. Also keine Festlegung auf 10, sondern ein Minimum von 6. Genau. Die Zeile immer noch nicht gefunden. Eine Sekunde. Ich finde jetzt leider hier auf. Also Sie sagen auf jeden Fall, dass Sie über ein Jahr hinweg diesen Angriff gefahren haben und damit eine Quote hatten von 89% bei den, also vor der Festlegung auf 10 Mix-Adressen. Mhm. Und dass Sie davon ausgehen, dass jetzt nach der Festlegung auf 10 Mix-Adressen, also 11 Adressen in Summe, dass Sie da immer noch 47% der Input-Adressen identifizieren können. Mhm. Belege gibt es erstmal nicht, ne? Also das ist halt so Eigenaussage. Wurden jetzt auch keine Beispiele genannt von Adressen, die sie da irgendwie rekonstruiert hätten. Und die Sache ist natürlich, sie haben ja jetzt auch nur die Adressen, also keine Namen oder Personen dazu. Ja. Ja, weißt du, wer das veröffentlicht hat? Wer? Ja. Drei Forscher, Moment. Also mir sagten die Namen alle nichts, die stehen auch direkt oben dran. Joa Atovio Masari Czerwinski, Diego Kreutz. Bitte? Das war einer, ja. Genau. Diego Kreutz und Yi Yang Sa Yu. Na. Mhm. Der eine kommt von der Bundesuniversität Pampa aus Brasilien und der andere von der Universität Luxemburg und dann noch der dritte von der Universität Melbourne. Mhm. Also, wenn das denn alles so ist. Ja, das hat ja auch eine Diskussion direkt auf Reddit losgetreten. Da gibt es dann einen Faden dazu, wo jemand das Paper halt verlinkt hat. Und da schreiben dann gleich Sarang Noeta von Monero Research Lab rein. Howard Chu, also HYC, hat kommentiert. Arctic Mine hat kommentiert. Smooth hat kommentiert. Und die, also Sarang und HYC sagen so die Assumptions stimmen nicht, was sie machen, und deswegen ist auch natürlich, ne, wenn man falsche Prämissen hat, dann ist auch die Folgerung falsch, egal wie toll der Beweis dann ist. Ich bin jetzt nicht so ganz drin, aber was sich ja jetzt verändert hat, auch gerade mit Blick auf den letzten großen Angriffvektor, die Big Bang Attack, dass man nur noch 16 Outputs maximal pro Transaktion machen kann. Und das beeinflusst wohl irgendwie die Funde da aus dem Paper. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss man sich das so vorstellen, klar, wenn ich 10, also gehen wir einfach mal vom aktuellen System aus, wenn ich 10 Adressen habe, die noch zusätzlich zu meiner dazugemischt werden, das heißt, jeder von den insgesamt 11 vermeintlichen Absendern ist gleich wahrscheinlich, ich aber allerdings alle 10 Decoys kenne sozusagen und weiß, dass das Decoys sind, dann kann ich natürlich sagen, das hier ist der True Spender. Das heißt, ich habe den Mechanismus von den Ring-Signaturen ausgehebelt. Das hat jetzt noch nicht die Ring-CT, also das Verstecken der Beträge ausgehebelt oder die Stealth-Adressen, sondern nur mal den Ring-Signature-Mechanismus, richtig? So würde ich es auch verstehen. Ich will noch mal kurz den relevanten Teil vorlesen, ja, was Sie untersucht haben. So war beispielsweise zwischen Februar 2017 und Februar 2018 die Mindestzahl der erforderlichen Tarnschlüssel geringer, was dazu führte, dass wir bis zu 89% der Zahlungsschlüssel dieser Zeit mit unserem Transaktionsüberflutungsangriff zurückverfolgen konnten. Also das ist jetzt so eine Aussage, das lese ich so, als hätten Sie es auch getan. Ne? Wir konnten sie zurückverfolgen. Mhm. Und dann von Februar 2018 bis Februar 2019 erhöhte das System von Monero jedoch sowohl die minimale erforderliche Anzahl von Tarnschlüsseln, in Klammern im März 2018 auf 6 Mixings gesetzt, Klammer zu, als auch die feste Anzahl von Tarnschlüsseln, in Klammern seit Oktober 2018 10 Mixings pro Transaktionseingabe, Klammer zu. Dadurch konnten wir für den letztgenannten Zeitraum etwa die Hälfte, in Klammern 47% der Zahlungsschlüssel verfolgen, wie in Abschnitt 4 erläutert. Und da sind dann die Details. Also Sie sagen, dass Sie quasi ja, bis zu dieser Festlegung 89 und seitdem 47% Zahlungsschlüssel zurückverfolgen können. Und das halt für relativ wenig Geld. Ja, also ich meine, so ein Angriff kostet natürlich Geld. Du musst ja dann das Netzwerk, wie gesagt, mit Transaktionen fluten. Das heißt, du musst auch die Transaktionsgebühren für diese Transaktion bezahlen. Aber sie sagen halt, dass es sehr wenig Geld ist. Also, keine Ahnung, $1,000. Ja, also ich meine, für jeden Angreifer, der ein bisschen Ressourcen hat, ist es ja nicht sehr viel. Und dann könnte er die Attacke auch über einen größeren Zeitraum, wie Sie jetzt sagen, ein Jahr fortführen. Richtig? So ist es, genau. Also Sie haben auch nochmal irgendwie rausgefunden, der Peak an Transaktionsgebühren lag wohl mal im Oktober 2017 müsste das ja gewesen sein, bei, weiß ich nicht, $20 oder $50. Irgendwie sowas hatten Sie da mal raus. Und ja, also Sie haben auch noch ein ganzes Kapitel nur zu den Kosten. Ich gucke mal gerade. Genau, also diese, was hattest du gesagt, $1,000? Irgendwie sowas hatte ich auch. Ja, ich glaube 1,500 oder so. Sowas um den In Tabelle 3 fassen wir die Transaktionsgebühren des Flutungsangriffs zusammen. Wenn der Angreifer 75% der Ausgabeschlüssel besitzt, beträgt die Jahresgebühr nur 27.758 XMR oder umgerechnet, also ich weiß jetzt nicht, welchen Kurs Sie da zugrunde gelegt haben, $1,746. Okay. Matthias? Ja, das, ich habe das auch so verstanden, dass so ein Angriff oder eine Überwachung umso schwieriger wird, je mehr Leute das Netzwerk benutzen, richtig? Das ist ja automatisch so, ne? Je mehr generische Transaktionen da drin sind, desto schwieriger wird es ja, die einzelnen rauszufinden. Genau. Also das ist ja dann der hohe Haufen. Ja. Deswegen ist vielleicht so eine Gambling-Seite wie Minko gar nicht so verkehrt. Genau, wollte ich auch gerade sagen, ne? Aber ich kann es trotzdem nicht so ganz einschätzen mit diesem Flood-XMR. Also das ist jetzt schon eine verheerende Sicherheitslücke so im System, die da beschrieben wird. Andererseits rudern die vom Monero Research Lab zurück und sagen, hey, alles gar nicht so schlimm und da hast du was falsch verstanden irgendwie. Aber im Endeffekt ist da halt noch irgendwas dran. Also ich sag's mal andersrum. Wenn jetzt jemand meine Adresse hätte, also beziehungsweise die Transaktions-ID, wäre das ein Problem? Eigentlich ja nicht, oder? Also sie ist ja keinem Namen zugeordnet und keinem Konto und wisst ihr, was ich meine? Also ist ja, das ist dann... Kriegt man nur die Transaktions-ID. Bitte? Bekommt man nur die Transaktion-ID? Ich dachte, also auf die Zahlungsschlüssel. Aber ich sag mal so, also ich verstehe das so, als wäre das quasi vergleichbar mit Bitcoin. Ja? Also das heißt, sie haben dann die Bitcoin-Adresse. Damit ist aber immer noch keine Zuordnung zur Person möglich. Wegen Pseudonym-Adressen oder wegen Stealth-Addresses? Ja. Nee, wegen Pseudonym. Okay. Ja, Pseudonym-Adressen ist ja auch wirklich so, dass, ja? Sind ja schon oft zuordnenbar zu einer Person, ja, also, oder? Wenn man ständig dieselbe Adresse verwendet, ja, aber ich sag mal, wenn man regelmäßig mal sich selbst Geld auf eine frische Adresse überweist, kann man da ja schon einen guten Trail hinterlassen. Mhm. Oder beziehungsweise nicht hinterlassen. Immerhin halt, wenn du über eine zentralisierte Exchange gehst, wirst du wahrscheinlich auffliegen. Ja, aber dann haben sie ja auch nur die letzte Adresse. Also man kommt ja davon, also ich sag mal, wenn ich jetzt auf eine zentralisierte Adresse, auf eine zentralisierte Börse Moneros überweise, kann ich ja dafür eine extra Adresse mir vorher generieren, erst dahin überweisen und dann zu der Börse. Genau, ich habe gerade noch über Bitcoin gesprochen, aber mit Monero stimmt das ja. Und vor allem bei Monero stehen ja durch die Stealth-Adressen keine tatsächlichen Wallet-Adressen in der Blockchain drin, sondern das ist immer komplett kryptisch. Also dadurch hat man ja dieses ganze Address-Reuse-Problem von Bitcoin nicht in Monero, wenn ich das richtig im Kopf habe. Darüber haben wir schon mal gesprochen, glaube ich, in den ersten Folgen. Wenn du aber immer die gleiche Public Address bei Exchanges angibst, dann können die das auch. Ja, genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Binance angemeldet bin und bei Coinbase und bei beiden habe ich die gleiche Withdrawal-Adresse und ich kaufe mir da XMR und ein, keine Ahnung, Law Enforcement würde sowohl Binance als auch Coinbase abfragen, dann könnten die da zuordnen, ah ja, das ist ja die gleiche Adresse. Genau, nicht über die Blockchain, aber über die zentralisierten Dienste, die dann rausfinden können. Aber also ich kenne jetzt keine Person, die sowas tatsächlich macht, beziehungsweise bei mir ist es einfach so ein No-Brainer. Für jeden Dienst, den ich nutze, kriege ich mir halt eine eigene Adresse. Das ist ja jetzt mit den Subadressen nochmal einfacher geworden. Genau, genau. Ja. Genau, und also in den Kommentaren auf dem Reddit-Thread, der Sarang sagt einmal, the paper also appears to assume that fees scale purely with transaction size, which is not the case. Also die Fees skalieren nicht mit der Transaktionsgröße, sondern, ja, mit was skalieren die denn eigentlich? Die werden doch mittlerweile gewichtet, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach der letzten Hard Fork oder schon sogar nach der vorletzten Hard Fork. Und ja, aber schon auch über die Transaktionsgröße, oder? Spielt es nicht auch eine Rolle? Ja, aber in Monero werden die Transaktionsgebühren, also wir haben ja den Median Block Size und die haben da eine Konstante eingeführt, wenn ich das richtig verstehe, die 300 Kilobyte beträgt. Das heißt, solange der Block nicht über 300 Kilobyte groß ist, muss der Miner keine Penalty bezahlen. Wenn der Block dann größer wird als 300 Kilobyte, weil die Blockchain mehr genutzt wird, dann muss der Miner irgendwann eine Strafe zahlen. Und damit die Leute dann in die Blöcke reinkommen, also der Miner möchte keine Strafe zahlen, ne, der denkt ökonomisch, damit die Leute in den Block reinkommen wollen, dann müssen sie eine größere Transaktionsgebühr zahlen. Da gibt's ja in den Monero Wallets 0,25, 0,5, dann Normal und dann Fast irgendwie. Also Normal ist, glaube ich, 1. Mhm. Oder Normal ist 0,5. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf. Aber auf jeden Fall, der Transaktionsgebührmechanismus funktioniert eben nicht so wie bei Bitcoin, dass ich sage, pro Byte zahle ich so und so viel Satoshi, sondern es kommt eben darauf an, wie stark wird denn das Netzwerk gerade genutzt und dann zahle ich dementsprechend die Transaktionsgebühr. Ich dachte, es wäre so, je mehr Leute das Monero-Netzwerk benutzen für Transaktionen, desto günstiger wird es. Für die individuelle Person, genau. Ja. Aber in Summe bekommt der Miner natürlich dann mehr Gebühren, beziehungsweise wenn du 90% der Transaktionen in einem Block ausmachst, dann musst du ja auch mehr Gebühren zahlen. Klar, ja. Hm. Also ich lese doch mal eben kurz was hier aus dem Paper vor. Im Oktober 2018 kündigte die Monero Community die Einführung der Bulletproof-Protokolls an, welches die Ring Confidential Transaction, also Ring CT, ersetzen soll, um Range Proofs zu erstellen. Punkt. Dieses neue Protokoll erzeugt kryptografische Proofs, die im Vergleich zur Ring CT bis zu 97% kleiner sind. Also das heißt, sie gehen halt davon aus, dass durch die Bulletproofs werden die Transaktionen geringer, also die Datenvolumen und damit eben auch die Transaction Fees und damit auch die Angriffskosten. Und das stimmt auch erstmal so, glaube ich. Im gleichen Preis. Und ich denke, das stimmt auch erstmal, weil eine Konstante haben wir in dem ganzen Ding und das sind die 300 Kilobyte Minimum Block Size. Und klar ist natürlich, wenn jetzt vor Bulletproofs eine Transaktion, sagen wir mal, 12 Kilobyte groß, eine Standardtransaktion, nach Bulletproofs ist eine Standardtransaktion 2 Kilobyte groß, dann passen natürlich viel mehr Transaktionen in einen 300 Kilobyte Block. Ja. Und dann dementsprechend auch viel mehr gefakte Adressen oder Überweisungen. Genau, und dann schreibt hier der Smooth XMR, also ein Monero-Dev, auch als Kommentar in dem Reddit-Faden, this has always been one of my concerns about how the minimum 300 kilobyte block size works, particularly after bulletproofs, when it has been consistently underused. Also kein Block ist eigentlich über 300 Kilobyte groß. Prior to the recent surge due, I believe, to the popularity of Minko, the average block size was about 13 kilobytes. Which meant that a flooding attacker can control 96% of space in blocks paying only minimum fees. Also die 0,25 slow transaction fees sozusagen. Und dann schreibt Smooth hier weiter, Minko has increased the usage about 3 times, which is nice, but the number is still 88%. Also das Monero-Netzwerk wird einfach nicht genug dafür genutzt, um so eine Attacke aus dem Weg zu gehen, oder? Ja. Und Till, sag mir nochmal, verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie 47% der Transaktionen entschlüsseln können oder mit einer 47% Wahrscheinlichkeit den richtigen Spender? Mhm. Also ich habe das so gelesen, 47% der Transaktionen. Können Sie mit 100% sagen, wer der True Spender ist? Also die Adresse können Sie sagen, ne? Also den Namen natürlich nicht. Ja, genau. Ja, krass. Also ich sage nochmal hier den relevanten Satz. Unter der Annahme eines Angriffszeitraums von 12 Monaten zeigen unsere Ergebnisse, dass ein Angreifer bis zu 47,63% der Transaktionseingaben zu einem Preis von nur $1,746.53 verfolgen kann. Also das ist jetzt natürlich aus der Vergangenheit in die Zukunft geschlossen, aber das ist deren Kernaussage. Bin ich mal auf den nächsten Fork gespannt, ob da irgendwas in der Art korrigiert oder angepasst wird. Ja, du hast vorhin gesagt, man könnte zum Beispiel die Minimum Block-Fee runtermachen, also von 300 Kilobyte auf 100 Kilobyte oder so. Ich habe auch gerade mal geschaut, wie viele Transaktionen sind denn so bei 300 Kilobyte oder bei 100 Kilobyte. Ich glaube, bis auf einmal 2017 oder so haben wir die 300 Kilobyte nie überschritten. Wir sind momentan immer so zwischen 10 und maximal 80 Kilobyte dieses Jahr nach den Bulletproofs. Genau, also so was ich jetzt Monero verstehe, die haben relativ wenig Konstanten in dem Protokoll. Ja, also die Block-Size skaliert dynamisch, die Fees sind relativ dynamisch, die Geldmenge ist dynamisch, dadurch, dass es eine Tail-Emission gibt. Aber eine Konstante ist eben aktuell diese 300 Kilobyte und die wurde ja eingeführt vor den Bulletproofs. Die gibt es schon, seit ich eigentlich Monero verfolge. Und ist natürlich dann auch ausgelegt auf eine Transaktionsgröße von, sagen wir mal, 15 Kilobyte. Und da könnte man vielleicht was anpassen. Oder ein anderer Mechanismus halt, um die Attacke zu umgehen, wäre, dass Monero-Netzwerk mit generischen Transaktionen voll zu spammen, also vielleicht noch Minko 2 dazu schalten. Mhm. Und dann würde der Attacke-Angreifer auch mehr zahlen müssen. Also das Wichtige ist halt wahrscheinlich, die Attacke kann man immer durchführen, also wenn man jetzt unendlich Geld hat, wenn ich das richtig verstehe, es wird dann halt nur immer teurer und wenn ich mir das jetzt im Kopf richtig denke, dann steigt der Preis von der Attacke auch nicht linear, sondern exponentiell, oder? Matthias? Ja, also ich glaube, dass mit der Attacke, das wird vielleicht relevant, wenn das alles bekannter wird, aber dann sind die Transaktionen ja sowieso schon so hoch, dass es wahrscheinlich auch schwieriger wird. Na, das würde ich so nicht sagen. Also was meinst du mit relevant? Also für wen relevant? Für Strafverfolgungsbehörden kann es durchaus heute schon sehr relevant sein. Ja, ich glaube, die haben das noch nicht mal auf dem Schirm. Ne? Außer ich glaube, das FBI hat einmal irgendwas untersucht, aber in Deutschland. Also da würde ich nicht von ausgehen. Ihr wisst schon, was los ist. Ich glaube, Europol ist da auch schon drauf aufmerksam geworden. Ja. Nicht zuletzt ist ja letztendlich dann auch hier Wall Street Market hochgenommen worden. Ja genau, gutes Beispiel. Aber ich glaube, die wurden eher hochgenommen wegen den Bitcoin. Also ich glaube, hier war Monero nicht das schwächste Glied der Kette. Das nicht, aber vielleicht erklären wir kurz den Zuhörern, was der Wall Street Market war. Jo, mach mal. Das war ein im Tor-Netzwerk erreichbarer Online-Shop quasi, bei dem Verkäufer Waren anbieten konnten, zum Beispiel Drogen. Und ich will nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht genau. Man liest, ich habe gelesen, die haben Drogen, Kreditkarten und so Passwörter geklaut, geklaute Passwörter verkauft oder sowas. Aber nur bei den Drogen, da bin ich mir sicher, dass es die da gab. Und festgenommen wurden 3 Deutsche, die anscheinend die Betreiber sein sollten. Ein 31-Jähriger aus Bad Vilbel, ein 29-Jähriger aus Esslingen und ein 22-Jähriger aus Kleve, also Nordrhein-Westfalen. Ja. Und das war jetzt gerade um Ostern rum, 23. 24. April. Und ja, also wenn ich das jetzt richtig lese hier bei Heise Online, dann sind die ja noch nicht überführt, aber sie sind tatverdächtig. Mhm, ja. Ich weiß nicht, wisst ihr, in welcher Liga dieser Markt gespielt hat? So, wie groß der war? Ich habe gelesen, das war der zweitgrößte, internationale. Oh. Wer ist der größte? Keine Ahnung. Das ist auch schwer, oder? Festzustellen, wie groß da die Marktplätze sind. Ich meine, an was will man das denn messen? Weil das Volumen kann man ja nicht feststellen, oder? Du kannst eigentlich nur Anzahl der Konten, also Benutzerkonten und Artikel im Store. Mhm. Da ist halt viel gefaked, vielleicht auch, weiß man ja nicht, ne? Dass die Auflage höher machen oder so. Ich will hier ich will hier keinem Kriminellen etwas unterstellen. Aber wie man da sich den Überblick verschafft, da gab es so eine Seite, die nannte sich so ein bisschen das Tor zum Tor-Netzwerk oder so, oder das Tor fürs Dark Web. Das war die .web. Und die Seite gibt es jetzt auch nicht mehr. Die hat nämlich diese Handelsplätze aufgelistet und auch die URLs dazu verlinkt. Also es war wie so eine Sammelliste, so ein Verzeichnis für Darknet Markets. Und auch diese Seite ist jetzt nicht mehr erreichbar oder auch beschlagnahmt worden. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an den Darknet Market Subreddit. Der wurde ja auch vor, ich glaube schon vor einigen Monaten geschlossen. Der hat ja auch Onion-Links gepostet und so weiter. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also genau, ich glaube, das war da nochmal mit DeepDotWeb. Also Heise hat vor 4 Tagen berichtet, dass das Verzeichnis vom Netz genommen wurde. Mhm. Also sehr aktuell. Ja. Genau, und Heise schreibt hier auch, 63.000 Verkaufsangebote waren auf Wall Street Market gelistet, 5.400 Verkäufer und 1.150.000 Kundenkonten. Und bezahlte Kryptowährungen Bitcoin und Monero. Ich finde, das ist gar nicht mal so viel, wenn das der zweitgrößte weltweit war, oder? Ja, stimmt. Ich meine, überleg mal, wie viele Menschen auf diesem Planeten leben. Das ist ja eine große Zahl. So. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, von Deutschland aus ein DNM zu betreiben. Und DNM heißt? Darknet Market. Ah ja. Du meinst, den Serverstandort in Deutschland zu haben? Oder überhaupt hier zu leben, während man das umsetzt. Ja, dann lieber in Togo oder so, ne? Ja, genau. Also überall, nur nicht hier. Und auch nicht in den USA. Ich glaube, international, bei so großen Ermittlungen ist fast egal, wo man sitzt, oder? Die finden nicht doch überall. Ja, aber vor allem, glaube ich, stand ja auch irgendwo, dass milde Strafen zu erwarten sind. Da kommt nicht viel bei raus. Und wenn man in Togo wohnt, kriegt man vielleicht härtere Strafen mal bestört. Aber da kann man sich vielleicht freikaufen. Ja. Ach so, ja. Aber ich glaube, also in Togo, da kannst du auch mal eher verschwinden als hier in Deutschland. Ja. Aber was ich hier ganz interessant finde. Togo ist eine kleine Inselgruppe. Togo ist doch ein Dollar kleines Land. Ja, aber das ist noch für die kleine Insel. Also da kann man sich nicht gut verstecken. Untertauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier, der Heise schreibt, fand ich ganz interessant, festgenommen wurden die Verdächtigen, nachdem sie den Marktplatz am 23. April in den Wartungsmodus geschaltet hatten und einen Exit-Scam einleiteten. Dann begannen sie mit dem Transfer der eingenommenen Gelder an sich selbst. Zuvor hatte das BKA, das FBI und weitere US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden sowie niederländische Ermittler und Europol seit März 2019 verdeckte Ermittlungen durchgeführt, die zu den mutmaßlichen Tätern führten. Also finde ich ja interessant, dass die hier einen Exit-Scam machten und dann auf einmal schaltet sich die Strafverfolgung ein und sagt, so Leute, jetzt aber mitkommen. Ja, weil das ging zu weit. Genau. Nein, jetzt mussten sie halt schnell handeln, bevor die weg vom Fenster sind. Ja, als sie da noch Drogen kaufen konnten, war alles gut. Aber als die Drogen nicht mehr kamen, da wurden sie aktiv. Ja, Mann. Die dachten sich wahrscheinlich so, jetzt, wo wir den Höhepunkt erreicht haben, sollten wir aufhören. Was eigentlich auch ein cleverer Gedanke ist, aber nix da. Naja, was wird passieren in der Zukunft? Der nächste Drogenmarkt wird aufmachen. Way, so wie immer halt. Und wenn wir merken, dass das Tor-Netzwerk kompromittiert ist, dann wird sich eine neue Technologie entwickeln und dann wird darauf der neue Darknet-Market laufen müssen. Was wollt ihr machen? Das ist Räuber und Gendarm? Oder seht ihr das anders? Nee, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich sehe das auch so. Apropos das Tor-Netzwerk kompromittiert. Also ich habe das nur am Rande mitbekommen und wollte es noch nachsehen. Vielleicht hat jemand von euch das mitbekommen. Also es gibt ja immer so ein Ostertreffen vom Chaos Computer Club, das Easter Hack. Und da wurde dieses Jahr auch eben über anonyme Netzwerke nach Tor gesprochen. Hat das jemand irgendwie verfolgt? Nee, erzähl mal. Nö, deswegen, mehr weiß ich davon auch nicht, dass es dieses Gespräch gab. Weil du auf Tor-Netzwerk kompromittierst, eingegangen bist, also gab es da irgendwas? Nee, also die haben sich halt nur Gedanken darüber gemacht, also dass ja, also es gibt halt immer mehr Meldungen aus dem Tor-Netzwerk, ne, dass irgendwie irgendwelche Läden hochgenommen wurden oder geschlossen wurden und so weiter. Und ja, es sollte wohl ein Austausch dazu stattfinden, was man sich denn so als Alternative nochmal überlegen könnte, aber mehr habe ich davon noch nicht gehört. Aber sind nicht fast alle dieser Festnahmen nicht durch Technik Einsatz gekommen, sondern durch menschliche Fehler, so wie Kommunikation mit irgendeiner Adresse oder Bitcoin oder sowas? Ja, auch Technik. Ne? Also ich meine, also ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendein Markt, da war es eben auch die Software quasi dahinter, ja, also das hätte man vielleicht anders konfigurieren können, aber es war schon wirklich, also nicht für ein, also selbst für gewiefte Administratoren ein Fehler, den man so leicht nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Also zwar einer, den man im Nachhinein umgehen kann und wo jetzt auch entsprechende Awareness da sein dürfte bei den entsprechenden Seitenbetreibern, aber ja, also es ist halt immer noch ein Problem, dass hin und wieder die offizielle oder die eigentlich private IP-Adresse über das Netzwerk gesendet wird. Und das ist ja so quasi der Hauptknackpunkt. Ne? Wenn einmal die reale IP-Adresse raus ist, dann war es das quasi. Ja. Also müsste man sich ja da irgendwie Gedanken machen, zum Beispiel öffentliche Netzwerke zu benutzen, um so einen Tor-Knoten zu betreiben. Ja. Aber ich habe gedacht, also ich kenne mich da nicht so wirklich aus, aber ich habe gedacht, ein Tor-Knoten hat gar keine IP-Adresse. Oh. Naja, wenn du zu Hause einen Tor-Knoten betreibst, dann hast du ja erstmal zu Hause eine IP-Adresse. Also irgendwie musst du ja Anschluss an andere Computer haben über ein Netzwerk. Mhm. Und du machst das ja quasi getunnelt durch das ClearNet, betreibst du das Darknet. Also das heißt, du benutzt ja die vorhandene Infrastruktur, die vorhandenen IP-Adressen, Kanäle, Server und so weiter und hostest da drauf quasi deinen Darknet-Market oder was auch immer. Okay. Und verbindest dich dazu über verschlüsselte Kanäle, also über, was weiß ich, im besten Fall HTTPS-Verbindungen und dann eben durch das Tor-Netzwerk geroutet über mehrere Hops, also einzelne Clients und landest dann irgendwann bei dem Server. Und der Server, wie gesagt, den hast du halt auf einem Computer bei dir zu Hause im Netzwerk. Mhm. Die meisten Sicherheitsprobleme sind eben, dass irgendwann mal die reale IP-Adresse im Rahmen eines Updates oder hast ein Plugin installiert oder irgendwas, irgendeine Kleinigkeit oder nicht auf dem Schirm hast, was da eigentlich genau im Hintergrund passiert. Und wenn dann einmal eben die reale IP-Adresse geleakt ist. Da war ja so ein kleines Problem bei Mozilla's Firefox, dass die so eine Signatur von Erweiterungen nicht aktualisiert haben. Und die ach, das war mega nervig. Ja, ja. Das war nervig, ne, wenn auf einmal deine ganzen Add-ons weg sind. Ja. Und der Tor-Browser ja auf Firefox ESR aufbaut, war der auch betroffen davon. Ja. Und da und dann sogar der NoScript, das NoScript-Plugin, was ja auch ein erheblicher Sicherheitsfaktor ist. Ja, genau. Ich meine, mit JavaScript könnte man schon echt dumme Dinge anstellen. Die vielleicht eine Identität. Ich meine, jeder Serverbetreiber kann damit halt Code bei dir im Browser ausführen und wenn es nur das Abrufen der lokalen Adresse ist. Und jetzt klärt mich nochmal weiter auf. Also es gibt ja zum Beispiel OpenBazaar, was eine Software ist und wenn man die runterlädt und ausführt, dann hat man ja sozusagen, also wenn ich das richtig verstehe, der hostet dann einen eigenen Tor-Knotenpunkt über OpenBazaar und dann kann man da einen Online-Shop betreiben und halt alles Mögliche kaufen, ja, von T-Shirts bis hin zu Waffen. Und ist das jetzt auch betroffen von den gleichen Schwächen, die wir gerade besprochen haben, oder ist das in dem Fall nicht so? Also natürlich kann auch ein Software in der OpenBazaar, also ein Fehler in der OpenBazaar-Software dazu führen, dass deine reale IP-Adresse geleakt wird, ja. Das baut ja auf dem Tor-Netzwerk auf. Quasi, da hast du ja noch mehr Sicherheitsrisiken. Ah, okay. Plus, also ich sag mal jetzt, um mal wieder ganz verschwörungstheoretisch zu werden, also wenn ich jetzt Bundeskriminalamt wäre und sagen würde, mal hier, also dieser dezentrale Handelsmarkt, da müssen wir aber auch mal was tun, dann gehst du eben zu dem Entwickler und legst den in Ketten und sagst, gib mal deine Keys her und dann signierst du halt Software, die bei allen Clients die IP-Adresse nach Hause sendet. Also die reale IP-Adresse. Mhm. Also auch nicht schön. Und dann hört man immer öfter, dass die NSA ja so viel fundet bei Tor-Netzwerk und wahrscheinlich Tor überhaupt kompromittiert ist. Was kann das für Auswirkungen haben? Auch, dass die Sicherheitslücken praktisch schon im Protokoll selber inbegriffen sind? Oder naja, entwickelt wurde das ja von der Navy. Tor, meinst du jetzt? Ja. Mhm. Ja, aber Ich glaube, ich kann es jetzt nicht beweisen oder so, aber ich habe schon öfters gelesen, dass da sehr sicher keine Backdoors enthalten sind. Auch wenn es also der Quellcode ist ja wirklich offen und Tor wird halt auch wirklich von Leuten genutzt, die ja also schon eher wissen, was sie tun. Und also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das dass die Tor-Software relativ gut überprüft ist. Dieses ist vom Militär gegründet, das stimmt wohl für den Ursprung, aber ich weiß gar nicht, ob das Militär da noch aktiv dran mitentwickelt und wenn ja, wie viel Einfluss die darauf haben. Ich meine, das ist inzwischen nicht mehr staatlich gefördert, aber das weiß ich auch nicht. Also genau genommen war das so, dass die damals, insbesondere die Navy, die hatte Spione in Russland und die haben halt nach einem Weg gesucht, wie die mit denen kommunizieren können, verschlüsselt. Und da haben sie dieses Onion-Routing praktisch entwickelt. Aber weil man, wenn man halt Zugriff aufs Netzwerk hat, weiß, dass es eben ja nur die Leute nutzen. Also es gibt ja nur die Amis, die das dann zu dem Zeitpunkt nutzen. Deshalb haben die es Open Source gestellt. Dass halt jeder nutzt und man es nicht mehr nachvollziehen kann. Netzwerkeffekt. Wieder das, was wir von vorhin besprochen hatten bei Flat XMR. Ne? Je mehr Leute generische Transaktionen machen, desto sicherer wird das Netzwerk. Ich meine, das ist ja auch, was wir hatten ja, ich glaube, in der letzten Episode drüber gesprochen, ne, der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, der behauptet hat, wir müssten das Tor-Netzwerk in Deutschland verbieten, weil das ja nur Kriminelle nutzen. Das ist ja halt ein Problem. Ne? Also wenn es wirklich so ist, dass quasi nur noch kriminelle Aktivitäten dort stattfinden, dann hast du halt in der öffentlichen Wahrnehmung auch einen leichteren Hebel in der Hand, als wenn jetzt jeder den Browser per Default nutzen würde. Ja. Ich bin jetzt gerade noch mal auf der Wikipedia-Seite hier vom Tor-Netzwerk. Auch ein lustiger Fun-Fact, den ich noch nie so auf dem Schirm hatte. Tor-Benutzer landen wohl auch in der Extremisten-Datenbank der NSA. Also wenn ihr schon mal irgendwie Tor-Browser bei euch installiert habt, über diesen X-Key-Score, könnte dann sein, dass ihr bei der Einreise in die USA Probleme bekommt. Ja, das war aber schon länger her. Übrigens wollte ich das noch erwähnt haben, das Tor-Projekt nutzt seit neuerem, ich glaube jetzt nicht seit kurzer Zeit, aber schon ein, zwei Monate her, auch Monero-Spenden. Also wer die anonym unterstützen will, hat da jetzt auch die Möglichkeit dazu. Okay, sehr cool. Sollen wir mal über den Status von RandomX reden? Also ich habe gelesen, dass am 30. April der Code eingefroren wurde für RandomX. Vielleicht sagen wir noch kurz, was RandomX ist. Das ist ein neuer Mining-Algorithmus, der für Monero vorgeschlagen wurde und der jetzt gerade getestet wird. Und der soll dazu führen, dass man vor allem wieder mit CPUs minen kann und der soll halt richtig ASIC-resistant sein. Ja, also beschrieben wurde ja so, dass selbst wenn man für RandomX spezialisierte Prozessoren bauen sollte, dass die dann auch nicht wesentlich effizienter wären als CPUs. So soll es dann am Ende sein. Und weiß jemand, wie es mit GPUs aussieht? Ja, also darüber wurde ja auch diskutiert. Ich glaube, sie müssen eine von beiden Richtungen einschlagen. Also entweder sind GPUs drin, was aber insgesamt anfälliger machen würde, wieder für ASICs, oder man geht in die CPU-Richtung, was wahrscheinlich passieren wird, und dann sind die GPUs auch raus. Also die haben mit der letzten Test haben sie mal so eine Schätzung abgegeben, dass vom Energieverbrauch eine CPU, wenn man eine CPU nimmt, die gleiche Energie verbraucht wie eine GPU, dass dann die GPU viermal langsamer wäre, beziehungsweise CPU viermal schneller. Okay. Also nach bisherigen Schätzungen. Also da muss natürlich die Software noch implementiert werden, mal sehen, was da für Optimierungen kommen. Also muss man noch abwarten. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wahrscheinlich 90% der Miner mit GPUs meinen. Also ich würde mal schätzen, dass 90% der Hashes von GPUs kommen. Die Miner werden sich natürlich ärgern über RandomX. Ja, also. Wer freut sich darüber? Du. Und wie der Botnetzbetreiber. Nee, die Botnets sind ja auch raus, weil ja der RandomX mindestens 2 GB RAM braucht. Und das ist dann schon schwieriger zu verstecken. Ne? Ja, was sind 2 GB RAM heutzutage? Wer merkt denn das? Das merkt doch niemand. Ganz ehrlich. Ja, naja, weiß ich nicht. Gut, es wird dann halt auf Tablets und so, keine Ahnung, oder Android oder was weiß ich, schon Probleme machen, aber bei einem normalen Desktop oder so oder Server, das merkt doch niemand. Wird sicher mal, klar, wird es mal Versuche geben. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, mal sehen. Also die Hash-Leistung ist natürlich deutlich niedriger, also, aber es ist alles mal relativ zu sehen. Also wenn generell schwieriger wird, ja. Ich finde es ganz gut, dass man dann wieder den allgemeinen Computerbenutzer wieder mal so was in die Hand gibt. Ich finde es auch gut. Für eine Hash-Rate bei dir, Grisha. Aktuell? Ja. Ein CPU 310 und 320 Hashes. Ein GPU 410, 420. Okay. Also ich bin jetzt gerade mal auf der Seite hier von RandomX und da steht CPU Mining Performance, ne, also bei einem aktuellen Intel Core i7 mit 16 GB RAM auf Windows 10 würdest du 1700 Hashes pro Sekunde hinbekommen bei 4 Threads. Das ist schon viel. Oh. Also deswegen wollte ich jetzt mal so ein prozentuales Gefühl haben für deine Hashrate, also das wäre dann schon satt. Ja gut, ich habe halt schon eine recht alte CPU. Ja, also ich sag mal, selbst eine alte Core i3 mit 2 GB, die liegt dann so bei dem, was du jetzt hast, also bei 145 Hashes pro Sekunde bei 4 Threads. Ja gut, ich habe ja 320. Ja, mit GPU, ne? Nee, nur CPU. Man kann gespannt sein, was da noch kommt, vor allem wenn RandomX dann vielleicht doch nicht klappen sollte oder es irgendwelche Probleme gibt, dann wollen sie ja auf SHA-3 wechseln, also einen ganz simplen Algorithmus, der für den sie sich ja hoffen, dass dann sich Hersteller finden lassen, die dann spezialisierte Hardware dafür herstellen. Aber ich bin skeptisch, was diese ganze Proof-of-Work-Algorithmus-Change-Sache angeht, einfach weil ich das Argument sehr stark finde, dass sich halt früher oder später immer ein ASIC herauskristallisieren wird, der halt nur dafür gemacht ist, den Proof of Work zu vollführen. Deswegen weiß ich gar nicht, inwieweit das sinnvoll ist, sich da immer wieder von weg zu bewegen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, da könnt ihr mich aufklären, dass angenommen, die führen das jetzt sicher ein bei der nächsten Hard Fork. Was passiert denn, wenn da irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was komplett Monero zerschießt und wir können dann keine Transaktion mehr machen und ja, mit anderen Worten, wir katapultieren uns selber ins Aus und zerstören Monero. Ist das möglich oder ist das ein Horrorszenario, was nur in meiner Vorstellung existiert? Das wäre mit allen Änderungen im Monero-Protokoll möglich, oder? Und selbst ohne Änderung im Monero-Protokoll halte ich es für möglich, dass mal irgendwann etwas gefunden wird, was das komplette Protokoll so zerschießt, dass es unbrauchbar wird. Also ich glaube, so eine absolute Sicherheit, die hast du da halt nie. Okay. Und im Testnet wird es ja bestimmt vorher gut getestet. Ich weiß, also kann man das denn aktuell überhaupt schon testen? Weil ich habe jetzt gerade gesehen, irgendwie, also es gibt wohl auch schon einen GPU-Miner, der geschrieben wurde, aber... Also ich kann mir nie vorstellen, dass das in der nächsten Hardfork jetzt einfach mal so spaßeshalber eingeführt wird. Also hoffe doch mal, dass da noch ein paar Tests im Vorfeld stattfinden werden. Ja, vermutlich schon. Wir wollten ja über den Status sprechen, aber wann das kommt, das steht noch in den Sternen. Ja, ich hoffe, es kommt im Herbst. Ne? Weil es gibt bestimmt schon Leute, die schon fleißig an einem Kryptonite R ASIC arbeiten. Es bringt das auch nichts, erst nächstes Jahr rauszubringen, wenn Mining irgendwann kaum noch eine Rolle spielt. Also sowas müsste man dann schon eher bald rausbringen. Also glaubst du, dass Mining irgendwann komplett verschwindet, ja? Ich glaube nicht mehr, dass es dann so Privatleute machen würden. Irgendwann wird es halt uninteressant für die paar Monero, die es noch gibt. Ja, du vergisst ja die Transaktionsgebühren, ne? Und die Telemetrie. Ja, die ja recht gering sind. Bei Monero. Ja, noch, aber wenn ein Monero mal $1 Million wert ist, dann sind die 0,6 nicht mehr so wenig. Dann sind noch die 0,6 XMR pro Block eine Menge Reward, oder? Ja. Achso, wieso rechnet die denn noch in Dollar um? Was ist denn da los? Ja, vielleicht zum uninteressantesten Thema. Was haltet ihr denn von dem letzten Pump, der hier mit Bitcoin passiert ist? Also wir waren ja mal kurz über den $7,000. Ich glaube, mittlerweile haben wir uns schon wieder runterbewegt. Ja, 6.800 sehe ich gerade. Glaubt ihr, wir Sind die jetzt schon auf dem Weg nach oben wieder oder wir gehen da erst nochmal durch 6 Monate Bärenmarkt? Das heißt ja auch Pump and Dump, ne? Sehr gut. Ist mir eigentlich relativ egal. Jetzt kommt erstmal der Dump. Mal sehen. Geht wahrscheinlich auf 5000 zurück oder so, keine Ahnung. Die Schadtechnik-Analysten, die könnten jetzt was dazu sagen. Die Glaskugelleser. Ich glaube, wichtig ist der ganz langfristige Trend, die 10-Jahres-Bilanz oder sowas. Was mich interessiert, ist vor allen Dingen Adaption, wenn ich sehen würde, dass die Leute das mehr benutzen. Das finde ich schön. Ja, ich habe gelesen oder gehört, gerade findet ja in New York die Magical Crypto Friends Konferenz statt. Und da hat ja unter anderem HTC announced, dass sie jetzt ein Handy rausbringen, was noch gleichzeitig eine Bitcoin-Fullnode mit drin hat. What? Okay. Verrückt. Also HTC war ja oder ist ja Vorreiter, was da sowas angeht mit Smartphones. Die haben ja auch schon, ich glaube, vorher ein anderes Modell angekündigt, wo ein separater Speicher praktisch abgekappelt vom sonstigen Handy ist, wo man praktisch seine Private Keys drauf speichern kann. Ah, war das auch HTC? Ja. Das Exodus heißt das. Mhm. Also ich persönlich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich finde es eigentlich ganz zu begrüßen, dass da jetzt so eine Adaption von den Mainstream-Produzenten auch von jetzt so dem peripheren Markt stattfindet. Ja, nee, ist cool auf jeden Fall. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, und zwar, wer von euch betreibt denn eigentlich eine Monero-Fullnode? Oder hat einen Freund, der eine betreibt? Ich. Und macht ihr das auf Raspis oder auf anderer Hardware? Also ich habe auf einem Laptop, aber ich habe also dieses Raspi-Projekt schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her und das werde ich auch noch tun. Also ich habe eine VPS dafür. Virtual Private Server. Ja, ich auch. Und wo hostet ihr das? Bei Amazon oder bei anderen Anbietern? Bei einem Anbieter aus Deutschland. Okay. Dann die Frage an die beiden, warum macht ihr das nicht auf eigenen Maschinen zu Hause? Ja, es ist halt 24 Stunden online. Also und dann ist natürlich auch der Traffic, da ist natürlich die Bandbreite viel größer. Ne? Ja, und ich will nicht, dass meine IP-Adresse hier im Monero-Netzwerk auftaucht. Ja. Okay. Kannst du die auch übers Tor laufen lassen, aber gut. Ja, aber wie gesagt, ich habe hier kaum Bandbreite, wo ich wohne. Das wird hier nur Stress. Bei dir? Außerdem habe ich den VPS. Da will ich den auch nutzen. So. Und der hat auch einen Gigabit symmetrisch. Und also da läuft ein Bitcoin-Fullnode drauf und ein Monero-Fullnode und die Maschine macht 4-5 Terabyte im Monat Traffic. Boah. Ja. Grisha, du hast doch deinen Tor-Node auch irgendwie mal, also zumindest bei uns so gruppenintern public gemacht. Ich weiß gar nicht, also weißt du, wie viele Leute sich da hinconnecten? Tor-Node? Nicht Tor, dein Monero. Also ich habe keinen Tor-Node betrieben, nee. Nein. Monero? Ja. Sag mal, Grisha, wie viele Outgoing Connection hat deine Node? Meistens um die 30, glaube ich. Was? Aber okay, meiner hat 700. Warum? Nee, auf keinen Fall. So viel Mailing. Wo ist denn dein Serverstandort? Er ist auch hier. Habt ihr das denn public gemacht oder ist das nur so semi-public? Auf welchem Port hostest du die? Das ist der, ich glaube, das sind die Standard-Port-Einstellungen. Ja, ich habe 47 Incoming Connections und 8 Outgoing. Komisch. Also ich habe 700 Outgoing und 30 rein. Also. Aber vielleicht, aber das kann man konfigurieren, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber wenn ich ein sudo lsof -i eingebe, sicher, wie viele Verbindungen offen sind. Also bei Bitcoin kommen jetzt natürlich viel mehr noch. Ich glaube, bei Bitcoin sind es allein schon 60 Verbindungen. Ja, ich habe mir gedacht, wenn man den Port ja auf 18.109 macht, anstatt 18.01, dann würde man mehr Leute erreichen, weil dann würde irgendein Dienst, ich glaube Monero Nodes oder Monero World, crawlt immer auf diesem einen Port mit der 9 hinten. Und wenn es da einen Full Node findet, dann veröffentlichen die den auf ihrer Seite. Wenn du halt nur die Standardports nutzt, dann wird das nur über das Monero-Netzwerk ausgetauscht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, genau, aber ich glaube, es ging eher darum, dass Leute, die an diese Adresse von dem Monero World eingehen mit ihrem Remote, der Remote-Node, dass man dann, dass die dann umgeleitet werden auf die nächstgelegenen privaten Server, die sich dann da angemeldet haben. Ja. Hatte, glaube ich, ja, habe ich nicht gemacht. Bei meiner, also meine Node, da kann auch nur ich mich anmelden. Aber sollte ja sowieso jeder seine eigene Node betreiben, ne? Also eigentlich. Ja, also ich habe das jetzt auch nicht geöffnet für, dass man da irgendwie Transaktionen ausführen könnte, sondern nur, dass man die Blockchain synchronisiert. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht so viele Connections. Nur kurz zur Erklärung, ich meinte, habe die ganze Zeit von Ports gesprochen. Der richtige Port, also der Standardport, ist 18080, aber man könnte den ja auch auf 18089 ändern. Und dann ist man halt öffentlich für Monero World erreichbar und dann verbreiten die eben deine Adresse. Also ich kann jedem nur raten, auch so einen Full Node laufen zu lassen. Ich könnte mich mal darauf vorbereiten und so einen kleinen Guide vorstellen, wie man sowas macht. Im Grunde genommen ist es nämlich nicht so schwer. Ne? Ja, weil ich habe jetzt gerade mir einen Raspi Blitz zugelegt, dass ich praktisch hier eine Lightning Node zu Hause laufen kann und habe mir halt auch überlegt, das Gleiche für Monero zu machen. Und ich habe aber gehört, ne, Monero hier, Verification Time ist ein bisschen größer durch diese ganze Kryptographie. Deswegen sollte man da kein Raspberry kaufen, sondern so eine ROG 64. Und das mit dem Virtual Private Server habe ich mir jetzt noch gar nicht wirklich angeschaut. Ich finde das eigentlich eine ganz elegante Lösung. Einfach, also ich meine, ne, der Drawback ist, man ist dann nicht selber in der Kontrolle von der Hardware, aber es gibt ja wahrscheinlich, also ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber es gibt wahrscheinlich durchaus renommierte VPS-Anbieter, denen man da so wie jetzt auch einem VPN-Anbieter vertrauen kann, oder? Ja, man sollte nur vielleicht mal drauf achten, vielleicht findet man irgendwo Daten. Es wäre ja blöd, wenn zum Beispiel jetzt alle, wenn 30% der Full Nodes bei Amazon sind, 20% bei DigitalOcean und die anderen irgendwo in Deutschland oder so. Das sollte sich schon gut verteilen, so auch auf kleinere Anbieter. Ich kenne jetzt keine so, aber einfach, dass nicht die ganzen Full Nodes in einem Rechenzentrum stehen im Endeffekt. Ne? Ja, genau. Also ich meine, zu Amazon wäre ich jetzt intuitiv auch nicht gegangen, aber du hast natürlich recht, sonst macht die Dezentralität ja keinen Sinn. Aber ich meine, wie ist es denn? Hilft man der Dezentralität des Netzwerks da wirklich, wenn man das über ein VPS macht, oder hat man da am Ende eigentlich dann doch nichts hinzugefügt? Doch, das bringt schon was. Du erhöhst ja auch die Bandbreite im Netzwerk und tust andere Nodes entlasten. Gerade jetzt da so viele, diese Mobile Wallets sind ja sehr stark im Kommen und beliebt. Die verbinden sich ja alle zu Remote Nodes und wir verzeichnen gerade einen Anstieg von neuen Nutzern. Und da kann man jeden Full Node nur gebrauchen und das ist auf einer VPS völlig in Ordnung. Jo, dann werde ich mir das in den nächsten Wochen mal anschauen. Vielleicht gebe ich dann beim nächsten Stammtisch schon meinen Erfahrungsbericht dazu. Sehr cool. Also ich bin ja so ein bisschen oldschool, ne? Aber nach wie vor, also ich bin ja Freund selbstgehosteter Dienste. Gut, wie gesagt, ein Raspberry Pi würde ich dafür auch nicht nehmen, ne? Aber hier diese Odroid N2-Geschichte, die finde ich ganz spannend. Wie heißen die? Odroid N2. Ah ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, die gibt es irgendwie oder soll es geben für um die 70 Dollar oder Euro. Also auf jeden Fall eine überschaubare Summe und ist halt wirklich von der Ausstattung her dafür, glaube ich, schon ganz gut geeignet. Wichtig ist halt eine SSD, ne? Okay. Gut, also mein VPS hat jetzt auch keine SSD, sondern eine HDD mit Cache. Aber das ist trotzdem schnell genug, also ist sehr schnell gewesen. Ja, das Problem ist ja beim Erstsynchronisieren, ne? Also die erste Synchronisation über eine HDD ist halt elendig zeitaufwendig. Ich glaube, bei dem Raspberry Pi ist das fast unmöglich. Ich habe den mal irgendwie eine Woche laufen lassen und der war immer noch nicht fertig und dann habe ich das Projekt mal abgebrochen. Und mein nächster Plan ist eben halt so ein Odroid zu nehmen und da eine SSD anzuschließen und das dann nochmal so als Full Node hier dauerhaft laufen zu lassen. Also wie gesagt, ich habe jetzt ein Full Node, der ist auf dem Laptop, aber das Laptop ist jetzt auch nicht dauerhaft an. Das heißt, wenn ich den mal wieder einschalte, dann synchronisiert der halt auf, der elendig lang. Ja. Der hat aber zumindest schon mal eine SSD, also das ist dann noch einigermaßen im Rahmen. Und das sind schon was auf jeden für Fall. 70 Euro, mit einer SSD für 70 Euro. Ich glaube, damit ist man schon ziemlich weit vorne. Okay, dann haben wir eigentlich über alles gesprochen. Haben wir was vergessen? Also ich habe nichts mehr. Jo, ich auch nicht. Ich auch nicht. Dann Alex, schließt du mal die Runde? Ja. Hier schreibt einer noch in den YouTube-Chat, Random Exit bei Wownero getestet, also dem kleinen Bruder sozusagen von Monero. Und 8 Outgoing Connections ist das Default-Limit und das kann man einfach höher setzen, sagt er. Ja, ich bin gerade dran. Ich schaue gerade schon nach, wie man das hochsetzt. Also das, gerade das Thema Fullnode betreiben, das ist auch für mich eins der nächsten Punkte, was ich einfach so in Angriff nehmen möchte, um jetzt hier mich selber abzugraden. Trace Mayer spricht ja immer davon, dass man ein Erste-Klasse-Bürger von Bitcoin sein soll, indem man seine eigene Node betreibt und seine eigenen Keys verwaltet und so weiter. Und das möchte ich einfach auch bei Monero anwenden. Und genau, deswegen finde ich das auch ein interessantes Projekt, um mit der Technologie ein bisschen vertrauter zu werden, auch auf einer anderen Art und Weise, wie man das jetzt als User ist. Und ja, ansonsten vielen Dank für alle Leute, die mitgemacht haben, die beigetragen haben. Auch nächsten Monat sind wir wieder am zweiten Sonntag im Monat am Start. Lass mich mal kurz gucken, welches Datum das ist, dass ich das gleich schon announcen kann. Der 8. Juni, genau. Also da werde ich dann wieder in einer anderen Location sein. Ich hoffe, Der 9. Juni, okay. 9.6. Genau, da wechsle ich dann wieder Location. Ich hoffe, das Internet ist gut, aber ich bin optimistisch und hoffentlich habe ich dann meine eigene Monero-Node am Laufen und kann schon mal berichten, wie das so war, die aufzusetzen. Dann können wir ein bisschen darüber klönen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Mai und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.